alles schwingt, alles strahlt und alles wirkt auf alles. Physikalische Soiree, Ausgabe 188, heute zum Thema Fahrradfahren in der Stadt. Es ist also ein Mobilitätspodcast, mehr als ein Physikpodcast. Aber ob das so wirklich stimmt, wie ich mir das vorstelle, das werden wir gleich herausfinden. Lothar Bodingbauer begrüßt euch und ich bedanke mich bei Paul Pfaffenbichler für die Einladung, hierher zu kommen. Danke, Paul. Sehr gerne. Ich freue mich, dass ich hier über unsere verschiedenen Forschungen, über unsere Arbeiten hier am Institut für Verkehrswissenschaften im Forschungsbereich Verkehrsplanung und Verkehrstechnik mit dir sprechen darf, den Zuhörern hier etwas erzählen darf aus meinem persönlichen Erfahrungsbereich. Das ist ja immer wieder verwunderlich, wie sehr die Technische Universität und daher eben auch immer wieder Ansprechpartner für die physikalische Soiree, wie sehr die Technische Universität auch in diesen Lebensbereichen eigentlich arbeitet. Verkehrsplanung ist ja jetzt nicht unbedingt die strenge Mathematik, die strenge Physik, die Ingenieurswissenschaft, wo man es vermuten würde, oder schon? Also wir, unser Institut ist in der Fakultät für Bauingenieurwesen angesiedelt. Das Bauingenieurwesen beschäftigt sich schon mit sehr technischen Ingenieursleistungen, auch sehr viel mit physikalischen Grundlagen, mit mathematischen Grundlagen, im Verkehrsbereich sehr viel mit der Verkehrsinfrastruktur, mit dem Bau der Verkehrsinfrastruktur. Unser Selbstverständnis in unserem Forschungsbereich ist allerdings ein darüber weit hinausgehender. Also wir beschäftigen uns vor allem mit dem menschlichen Verhalten im Rahmen dieser gebauten Strukturen, die die Architekten, die Bauingenieure konstruieren, aber auch die Maschinenbauer, die Fahrzeuge. Also ich habe eigentlich ursprünglich Maschinenbau studiert, mich dann vertieft in Kraftfahrzeugbau, in Fahrzeugbau, bin aber dann über meine Diplomarbeit an das damalige Institut für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik gekommen, habe mich da beschäftigt mit dem Energiebedarf und den Schadstoffemissionen, die bei der Herstellung verschiedener Verkehrsmittel, verschiedener Fahrzeuge entstehen. Mir war es damals wichtig, in meiner Diplomarbeit die ganze Bandbreite zu betrachten. Das bedeutet eben vom Fahrrad, von einem sehr kleinen Fahrzeug, einem oft in der Verkehrsplanung nicht beachteten Fahrzeug, bis hin aber auch zu Eisenbahnen, natürlich auch PKWs, LKWs und so weiter. Also es war eher noch ein physikalisches, klassisches Ingenieursthema. Ich hatte dann später die Möglichkeit, hier am Institut im Rahmen verschiedener EU-Forschungsprojekte einzusteigen als Projektassistent und habe mich dann sukzessive mehr mit dem menschlichen Verhalten im Verkehrssystem beschäftigt. Das heißt, die Erweiterung geht dann in Richtung Verhaltensanthropologie, Verhaltenspsychologie, in Psychologie oder wie? Ja, Psychologie auch. Also in dem Verkehr spielen ja, ich würde sagen, fast alle möglichen Wissenschaftsbereiche mit hinein, von der Biologie über die Medizin, die Psychologie bis hin zu diesen wirklichen Hardcore-Ingenieurswissenschaften, der Physik, der Mathematik. Das ist auch das, was es eigentlich für mich sehr, sehr spannend macht, hier in diesem Bereich des Verkehrs zu arbeiten. Ich habe in Oberösterreich eine HTL für Kraftfahrzeugbau absolviert und mir war das dann eigentlich sehr lange immer zu technisch. Während des Maschinenbaustudiums habe ich irgendwie damit gehadert, ich wollte etwas mehr in Richtung, ich weiß nicht, Sozialbereich, Humanistisches machen und schlussendlich habe ich mich dann aber im Verkehrswesen sehr gut selbst gefunden, einerseits die Ingenieurswissenschaften, andererseits aber auch der Mensch im Mittelpunkt und ein sehr breites Bild, ein sehr interdisziplinäres Bild. Wenn man zu dir ins Büro kommt, kommt man beim Türschild vorbei, ganz unten. Da gibt es zwei Institute, Institut für Verkehrswissenschaft und Institut für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik. Es wurden kürzlich drei Institute zu einem größeren Institut zusammengelegt. Wir, das Institut für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik, das Institut für Eisenbahnwesen und das Institut für Straßenbau und Straßenerhaltung wurden zum Institut für Verkehrswissenschaften zusammengelegt. Die drei ehemaligen Institute sind jetzt die drei Forschungsbereiche des größeren Instituts. Und wir versuchen hier halt dann zumindest langfristig auch Synergien zu nutzen und eben eine größere Einheit zu sein. Hier in deinem Büro ist einiges an Mobilität sichtbar. Vorausragend dein Fahrrad hier im Büro. Ein Klapprad, muss man dazu sagen. Dann ein Koffer, ein Rollkoffer, muss man auch dazu sagen. Und ein Postbus steht auf deinem Schreibtisch. Soweit zu drei Dingen, die man üblicherweise in einem Büro ja nicht dabei hat. Und da sind wir auch schon beim Thema, nämlich wo parkt man sein Fahrrad? Das ist eines der Gebiete, in denen auch du geforscht hast oder forscht. Also wir haben letztes Jahr im Auftrag der Wiener Umweltanwaltschaft eine Studie zum Thema Fahrradparken in Wien gemacht. Das Thema war, es ist ja das offizielle Ziel der Stadt Wien, bis 2015 den Anteil des Radverkehrs auf 10% zu erhöhen. Und damit zu verdoppeln, glaube ich? Mehr oder weniger zu verdoppeln, ja. Also mittlerweile ist der Anteil schon bei, glaube ich, etwa 6%. Also es ist keine Verdopplung mehr, aber das Ursprungsziel war eine Verdopplung. Die Wiener Umweltanwaltschaft wollte von uns wissen, ob für die Erreichung dieses Ziels die derzeit bestehenden öffentlichen Radabstellanlagen ausreichen oder ob neu errichtet werden müssen. Und der Wiener Umweltanwaltschaft war es hier besonders wichtig, dass hier nicht die Bereiche der Fußgänger dadurch eingeschränkt werden, dass mehr Radabstellanlagen gebaut werden. Also wir haben dann sehr detailliert untersucht, das Thema Fahrradabstellen. Das Thema Fahrradabstellen lässt sich in mehrere Bereiche unterteilen. Also einerseits eben die öffentlichen Radabstellanlagen, das Abstellen im öffentlichen Raum, zumeist bei Geschäften, aber auch beim Arbeitsplatz, bei Zielen, an denen ich mich kürzer aufhalte. Ein anderes Thema, das aber in der Öffentlichkeit nicht wirklich beobachtbar ist, ist das Fahrradabstellen zu Hause und bis zu einem gewissen Grad auch am Arbeitsplatz. Wir haben hier in dieser Studie deshalb dann auch einen internetbasierten Fragebogen gemeinsam mit zwei Studenten entwickelt und Personen halt in diese Richtung befragt, wo sie ihr Fahrrad zu Hause abstellen, wo sie es am Arbeitsplatz abstellen, falls sie das Fahrrad für Wege zur Arbeit nutzen und wie zufrieden sie mit der Situation sind. Eines der für mich ursprünglich überraschenden Ergebnisse war, dass praktisch kaum Personen ihr Fahrrad zu Hause in der Nähe der Wohnung im öffentlichen Raum abstellen. Ein sehr hoher Anteil hat einen Fahrradabstellraum im Haus verfügbar, sehr oft aber nicht in der gewünschten Qualität, also nur über Stiegen erreichbar und nicht direkt fahrend erreichbar. Ein nicht zu vernachlässigender Anteil ist aber gezwungen, das Fahrrad entweder mit in die Wohnung zu nehmen oder das Fahrrad im Stiegenhaus abzustellen. Das Abstellen im Stiegenhaus ist nicht erlaubt, sofern das nicht im Mietvertrag so vereinbart war. Es also heikel, es kann hier bis zu einer Besitzstörungsklage kommen. So in Wien stellt auch ein relativ hoher Anteil das Fahrrad in Innenhöfen ab. Städte sind hier möglicherweise auch sehr unterschiedlich. Salzburg, Innsbruck wird möglicherweise ganz anders sein wie auch Graz dann. Städte sind hier sicher sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben in dieser Befragung aber den Fokus deutlich auf Wien gelegt, da unser Auftraggeber eben sich mit der Wiener Situation beschäftigen wollte. Wir haben hier dann nur eine Unterteilung der Antworten in Wien und außerhalb Wiens, also meist eher ländlich dominierter Raum gemacht. Die Zufriedenheit der Radfahrer mit den Abstellanlagen ist eher bescheiden, also die Zufriedenheit ist nicht sehr hoch. Es ist eine eindeutige Tendenz erkennbar, je qualitativ hochwertiger die Abstellanlage ist, zum Beispiel Fahrradabstellanlagen in einem Raum, der fahrend erreichbar ist, dort ist die Zufriedenheit klarerweise viel, viel höher. Beim Abstellen am Arbeitsplatz gibt es auch einen ziemlich hohen Anteil an Personen, die ihr Fahrrad, so wie ich das hier mache, direkt mit in ihr Büro nehmen. Hier stellen aber deutlich mehr Personen ihr Fahrrad auch im öffentlichen Straßenraum ab und sind dann mit dieser Situation auch durchaus zufrieden. Also am Arbeitsplatz ist das Abstellen im öffentlichen Raum akzeptiert. Wir haben dann auch noch untersucht, wie es bei Einkaufswegen oder Freizeitwegen aussieht. Und es ist ja auch ganz klar erkennbar, je kürzer die Aufenthaltsdauer, umso weniger wichtig wird die Diebstahlsicherheit, Überdachung und sonstige Qualitätsmerkmale. Also hier akzeptiert man dann simplere, einfache Formen des Abstellens. Das ist sehr flüssig, glaube ich, wie sich das austariert. Jeder wird eine Meinung dazu haben, zu jedem dieser Punkte, den du gesagt hast. Und wenn sich irgendwo etwas verschärft, weil mehr gestohlen wird oder weil mehr verboten wird oder gefördert wird, dann wird sich das sicher recht leicht austarieren wieder ins Gleichgewicht, was immer das Gleichgewicht dann, wie das definiert ist. Ja, die Fahrradnutzer reagieren hier, denke ich, sehr, sehr schnell auf Veränderungen. Und was auch zu beobachten war, dass sie sich auch an eigentlich nicht zufriedenstellende Situationen dann wieder gewöhnen. Also nach einiger Zeit ist es durchaus auch zufriedenstellend, das Fahrrad mit in die Wohnung zu nehmen, wenn man sich daran gewöhnt hat. Wird das auch akzeptiert? Was eigentlich die Kernerkenntnis aus unserer Studie ist, ist wenig überraschend, dass wirklich die direkte Erreichbarkeit des Ziels von der Abstellanlage der entscheidende Faktor für die Akzeptanz ist. Also wir haben es immer wieder beobachtet, dass öffentliche Radabstellanlagen relativ nahe zueinander sehr, sehr unterschiedliche Auslastungen aufgewiesen haben. Und das hängt dann eben davon ab, welche der Radabstellanlagen jetzt wirklich sehr, sehr nahe am eigentlichen Ziel ist. Zum Beispiel am Westbahnhof, wo es zwei Anlagen gibt und die näher ist stärker belegt. Genau, es gibt im Bereich des Westbahnhofs in der Felberstraße Fahrradabstellanlagen. Von einer kann man praktisch direkt die Bahnsteige erreichen. Sie ist auch noch witterungsgeschützt. Also es gibt hier einen Gebäudevorsprung. Gegenüber gibt es eine, die nicht mehr witterungsgeschützt ist. Also auch die ist normalerweise sehr gering ausgelastet. Und es gibt eine, die weiter unten Richtung Gürtel ist. Also normalerweise ist die obere Anlage fast immer komplett voll läuft. Wir haben uns das hier auch im tageszeitlichen Verlauf angesehen. Also die nähere Anlage läuft immer voll, bevor die andere dann akzeptiert wird zum Abstellen. Mittlerweile hat die Stadt Wien aber hier zum Teil schon reagiert. Also es wurde hier dort auch ein Citybike-Standort, ein neuer, errichtet. Und im Zuge der Richtung dieses Citybike-Standortes wurden etliche Bügel zur näher an dem Bahnstein gelegenen Stelle versetzt. Ich finde die ganze Thematik der Mobilität in der Stadt ja sehr spannend, weil es so eine schöne Gewichtung von mehreren Faktoren ist, die sich aus so vielen unterschiedlichen Randbedingungen ergibt. Ich habe es vor einem Jahr meine Mobilitätsthemen neu gewichtet, neu sortiert. Ich habe kein Auto, wohne im 4. Bezirk in der Mitte der Stadt. Also normalerweise ist alles zu Fuß erreichbar, bin auch jetzt zu Fuß hier. Habe einen Roller, den ich klappen kann, und ein Fahrrad, eine Jahreskarte und eine Car-to-Go-Karte, mit der ich ein Auto mit zwei Plätzen irgendwo pflücken kann am Straßenrand und auch irgendwo wieder abstellen, was sehr hübsch ist eigentlich. Und dieses Justieren war einfach wichtig, weil die Car-to-Go-Karte, wo man wirklich nur zahlt, wenn man fährt, war dann insgesamt diese Mobilität zu teuer, ohne Jahreskarte der Wiener Linien, weil einfach die Überlegung bei mir oft ist, setze ich mich jetzt in den 18er, kaufe mir auf meinem iPhone eine elektronische Karte um 2,50, glaube ich, die ein bisschen teurer ist, oder nehme ein Car2Go, das kostet mich dann dieselbe Fahrt ungefähr 6 oder 7 Euro. Und der 18er im Winter, da habe ich dann sehr oft dann das Car2Go gewonnen. Aber in dem Moment, wo das Straßenbahnfahren dann kostenlos wird, weil ich die Jahreskarte habe, kostenlos, also unter Anführungszeichen, gewinnt wieder angenehmerweise häufiger der 18er, weil er einfach mir billiger kommt insgesamt. Und das Fahrrad fühle ich dazwischen ein und der Roller ist eigentlich im Winter bei mir das beste Verkehrsmittel, weil er einfach so schön harmoniert mit der U-Bahn und dem Car2Go. Und was mich beim Fahrradfahren interessiert, man könnte als Verkehrsplaner die Stadt für alle diese Verkehrsmittel ohne Fahrrad planen und das Fahrrad füllt man dann ein. So, es ist so diese Schmiere, das Elektronengas, ja, die Menschen auf Rädern, könnte man glauben. Ist aber überhaupt nicht so, wenn man sich damit beschäftigt. Also Fahrrad in der Stadt muss man planen, ab wahrscheinlich 5% der Menschen oder 3%, weil sonst wird es echt lästig. Naja, Fahrrad müsste man nicht planen, wenn die Städte nicht großteils für die Autos bereits geplant wären. Also generell ist Fahrradfahren in einem Geschwindigkeitsbereich, der relativ niedrig ist. Also man muss hier eigentlich sehr, sehr wenige Regeln vorgeben, damit sich der Verkehr nicht gegenseitig gefährdet, nicht gegenseitig behindert. Also generell ist die Geschwindigkeit das große Problem, vor allem des innerstädtischen Verkehrs. Innerstädtisch gibt es eine Vielzahl von Wegen, die die Leute zurücklegen wollen, ein komplexes Netz an Bewegungen und die lassen sich nicht in hoher Geschwindigkeit absolvieren. Immer wieder kreuzende, querende Ströme. Also innerstädtisch ist es ganz, ganz wichtig, dass die Geschwindigkeit niedrig ist. Also ich plädiere sehr, sehr stark eigentlich für eine Änderung der Straßenverkehrsordnung, dass innerorts Tempo 30 die Norm ist und nur auf ausgewiesenen Hauptstraßen ausnahmsweise Tempo 50 erlaubt wird. Also wenn die Geschwindigkeit niedrig ist, ist das ganze Verkehrssystem ein sich selbst regelndes System. Also hier braucht man dann als Planer, auch als Gesetzgeber, als Exekutive kaum eingreifen, um das System am Laufen zu halten. Und auch eine Ampel ist ein Eingriff. Eine Ampel ist klar ein Eingriff in die Bewegungsfreiheit der Einzelnen. Hat einmal wer gesagt, den ich kenne, eine Ampel ist ein so großer Eingriff in das Schicksal der Menschen. Sie möchte, das Mädchen hat gesagt, das Schicksal viel lieber selbst bestimmen. Ja. Aber das heißt, die Ampel ist ein großer Eingriff. Die Ampel ist ein großer Eingriff. Also sie ist notwendig, wenn eben hier wirklich starke, schnelle PKW-Ströme vorhanden sind, ist sie teilweise einfach notwendig. Deswegen ist es eben wichtig, die Geschwindigkeit innerorts zu reduzieren. Dann könnte man auch die Anzahl der notwendigen Ampeln hier drastisch reduzieren. Also wir haben vor einigen Jahren ein Kooperationsprojekt in Südostasien gehabt mit europäischen Partnern und asiatischen Partnern. Und ich war wirklich verblüfft, wie in den vietnamesischen Megacities Hanoi und Ho Chi Minh Stadt der Verkehr funktioniert. Also hier ist leider, muss man sagen, der Radverkehrsanteil sehr, sehr stark zurückgegangen. Es gibt aber Anteile von bis zu 80% Motorradverkehr. Und innerstädtisch aufgrund der hohen Dichten, dort spielt sich das alles in einem sehr, sehr niedrigen Geschwindigkeitsbereich. Ab zuerst denkt man, die sind alle verrückt, die fahren teilweise auf der falschen Straßenseite. Die Ströme, dichteste Ströme von hunderten, tausenden Fahrzeugen kreuzen sich einfach ohne jede Regelung. Also es ist ein einfach selbstregulierendes System. Und das wirklich Verblüffende für mich war, man konnte aber auch als Fußgänger hier wirklich massive Fahrzeugströme problemlos queren, man musste sich einfach trauen, langsam loszugehen. Die Motorräder sind dann einfach hinter und vor einem vorbeigefahren. Das war echt kein Problem, war nur eine Frage des Mutes und des sich Trauens. Ich habe dann zumeist versucht, mich bei irgendwelchen Asiaten-Einheimischen anzuhängen und im Windschatten von denen hier durch die Verkehrsströme zu pflügen. Um auf dein Mobilitätsverhalten ein aktuelles zurückzukommen. Das, was du aktuell machst, denke ich, ist wirklich die Zukunft, ist eine nachhaltige Zukunft für eine innerstädtische Mobilität. Also es sollte generell die Mobilität weggehen vom Fahrzeugbesitz, also vor allem vom Pkw-Besitz hin zu einer Pkw-Nutzung, dass jemand eine Dienstleistung anbietet, dass ich mir einen passenden Pkw ausleihen kann, wenn ich ihn brauche. Das Car-to-Go-System ist meiner Ansicht nach hier etwas kritisch zu beurteilen. Es sind nur zwei Sitzer und es besteht hier, da sie relativ dicht in der Stadt stehen, wie du vorher auch gesagt hast, die Gefahr, dass man aus Bequemlichkeit dann, wenn man an einem vorbeikommt, hier einfach einsteigt. Und diese Zweisitzer für die immer wieder genannten Gründe, warum man ein Auto besitzt, kann man diese Zweisitzer häufig nicht verwenden. Also ich kann nicht große Einkäufe damit erledigen. Es ist auch unbequem, hier wirklich weitere Fahrten aufs Land zu machen. So klassische Carsharing-Systeme, die eine Vielzahl von Fahrzeugtypen, die dann genau meinem Zweck entsprechend anbieten, sind, denke ich, hier ein wichtiger Bestandteil einer zukünftigen, nachhaltigen Mobilität innerstädtisch. Und dann ganz klar auch die Kombination mit dem Fahrrad, mit dem öffentlichen Verkehr. Am besten ist es, wie du das selber auch machst, sich eine Jahreskarte zu besorgen. Generell im Mobilitätsverhalten ist es so, dass es hier nicht oder meist nicht um die realen Kosten geht, sondern um die wahrgenommenen Kosten. Wenn ich einmal im Jahr meine Jahreskarte bezahlt habe, wenn das vielleicht noch dazu vielleicht automatisch von meinem Konto abgebucht werde, merke ich das gar nicht, dass mich das etwas kostet. Und für mich ist das kostenlose Mobilität. Das Umgekehrte ist aber bei der Pkw-Nutzung, hier nehmen die Leute eigentlich nur das wahr, was sie an der Tankstelle bezahlen und nicht die Kosten, die mit dem Fahrzeugbesitz eigentlich verbunden sind. Ich habe einmal so eine Statistik gesehen und weiß seither, dass ich jederzeit mit einem Taxi fahren kann, wenn es sein muss, weil ich es brauche, und es wird immer billiger sein, mir ein Auto zu besitzen. Das war echt eine schlagende Statistik, vielleicht war sie gefälscht, aber keine Ahnung. Nein, es ist es gibt natürlich schon Fälle, wo einem die Pkw-Nutzung, der Pkw-Besitz günstiger kommt, aber in den meisten Fällen werden andere Mobilitätsformen, Kombination verschiedenster Mobilitätsformen in der Geldbörse deutlich günstiger sein als der Pkw-Besitz. Und dieser Besitz, und das ist schon sehr interessant, ich will ja keine Verkehrsmittel besitzen, ich will Mobilität einkaufen. Und wie ich das Mix zusammenstelle und wie da auch ein Smartphone mitspielt, dass man eben das passende Verkehrsmittel auch findet, das ist einfach auch wirklich schön zu sehen, wie sich das ergänzt. Und ich glaube, das ist auch am Land, wird es nicht mehr lang dauern, bis dieses Argument, ich brauche ja ein Auto, am Land geht es nicht anders, bis das, ich glaube, mit Smartphone-Hilfe in den Griff gekriegt wird. Weil wer fährt noch, keine Ahnung, Seiger Hans am Land, gibt es immer genug Leute. Und wenn ich es nur weiß, dass der hinfährt, wir müssen uns nur finden. Ja. Das ist eine der großen, spannenden Fragen, Forschungsfragen im Moment. Denke ich, es gibt sehr viele, die postulieren, dass die Jugend die Lust am Auto, das Interesse am Besitz eines Autos verliert zugunsten des Besitzes, der Verfügbarkeit von Informations- und Kommunikationstechnologien. Bislang habe ich aber hier noch keine wirklichen harten, erhobenen statistischen Fakten gesehen. Es gibt immer mehr Indizien, die in diese Richtung sprechen. Gilt vor allem hier natürlich noch für den Bereich innerstädtisch, wo der öffentliche Verkehr sehr dicht ist, bis zu einem gewissen Grad schon auch für den ländlichen Raum. Also wir versuchen hier im Institut Forschung in diese Richtung zu betreiben, haben aber leider bislang nicht wirklich größere Forschungsprojekte hier finanziert bekommen. Aktuell haben Studenten von mir als Seminararbeit einen Fragebogen, einen Internet-Fragebogen ausgearbeitet, um hier Daten erheben zu können. Ich stelle mir das zum Beispiel interessant vor. Am Land ist es ja auch kombiniert der Angst der Eltern um ihre Kinder, dass die nach dem Fortgehen heimkommen. Und wenn sie wen buchen können mit ihrem iPhone, einen Fahrer, und das ist der Auftrag der Eltern, er muss den Führerschein länger als 10 Jahre haben, in einer Vorauswahl und nicht jene, die den Führerschein erst gemacht haben, wie es oft vorkommt vor großen Katastrophen. Da ist einiges drinnen, was ich noch positiv wirklich machen kann. Mehr als die Notwendigkeit, einfach einen Verkehrspartner zu finden. Na, hier ist sicher einiges Potenzial, vor allem wenn es Leute in kleineren Gemeinden, die sich zum Teil auch persönlich kennen, schaffen, sich selbst zu organisieren. Von unten etwas selbst zu organisieren und nicht von oben als großer Verkehrsplaner, großer Verkehrspolitiker hier etwas draufzusetzen. Eine Initiative der letzten Jahre, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist ein Projekt, das Christian Steger von Metz aus Vorarlberg initiiert hat. Das war das Projekt Caruso. Der hat ein System entwickelt, wie privates Carsharing organisiert werden kann. Also der Ausgangspunkt war, dass er in seiner Siedlung sein Auto mit anderen teilen wollte, um die Kosten zu reduzieren, um das effizienter zu nutzen. Bei derartigen privaten Carsharing-Geschichten tritt dann sehr, sehr schnell oft die Taxi-Innung auf den Plan und sagt, das ist eine gewerbliche Beförderung, das ist durch die Gewerbeordnung nicht gedeckt. Und Christian Steger von Metz hat sich hier einerseits damit beschäftigt, wie kann man das auf eine rechtlich einwandfreie Ebene, auf einer rechtlich einwandfreien Ebene machen. Und andererseits haben sie elektronische Tools entwickelt, basierend auf dem Mobiltelefon, wie dann die Buchung und die Abrechnung der Fahrzeuge erfolgen kann. Hier gibt es mittlerweile eine Vielzahl derartiger Projekte, derartiger Systeme. Es gibt zum Beispiel auch einige, die Elektrofahrzeuge verwenden. Wir hatten hier im Rahmen eines Projekts auch die Möglichkeit, die elektronischen Fahrtenbücher dieser Projekte auszuwerten. Und hier haben wir zum Beispiel auch gesehen, dass die Elektrofahrzeuge durchaus sehr alltagstauglich sind. Es wurden da auch sehr weite Strecken zurückgelegt. Der Auslastungsgrad der E-Fahrzeuge war sehr hoch. Das vielleicht beste und vielleicht auch prominenteste Beispiel ist hier der sogenannte Gaubitscher Stromgleiter in der niederösterreichischen Gemeinde Gaubitsch. Die hat sich ein E-Kangoo angeschafft und hier verwenden auch Gemeindemitarbeiter, verschiedene Vereine das Fahrzeug für Transporte, für Wege und die haben eine exorbitant hohe Auslastung des Fahrzeugs damit erreicht. Aber wie schnell hier dann Interessensgruppen betroffen sind und auch wie schnell hier dann Proteste da sind gegen eine Änderung, das ist auch schon sehr verblüffend. Und man kann nur ahnen, wie viel Geld auch, weil Protest gibt es ja dann nur, wenn Geldflüsse auch sich verändern, im Spiel ist. Die Taxi-App am iPhone, die einfach es ermöglicht, ohne die Taxifunkzentrale ein Taxi zu rufen, ob das jetzt in New York war oder in Wien. Man stellt dann immer so die Taxifahrer als die Bösen hin oder die Taxifunkzentralen. Ja, also ist ja jedem unbenommen, seine bisherige Lebensgrundlage zu verteidigen. Also ist ja nichts Böses. Aber dieses, dass sehr schnell ganz große Systeme davon betroffen sind und sehr erkennbar auftreten dann. Und dann ist es eben wirklich interessant, wer Macht und Einfluss hat in einer Stadtpolitik oder Verkehrspolitik. Ist schon ein sehr spannendes Thema. Obwohl man eigentlich sagen kann, das ist ja eigentlich nur ein Randthema der Gesellschaft, Mobilität, weil es ja nur die Wege zwischen den eigentlichen Aktionspunkten betrifft. Naja, es ist die Frage, ob es nur ein Randthema ist. Naja. Also so in der medialen Aufbereitung und ich denke auch im Interesse der meisten Leute ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema und nicht ein Randthema. Also bei unserem Institut, wir sind ja der Meinung, dass Mobilität kein Selbstzweck ist. Also Mobilität dient immer der Befriedigung irgendwelcher Bedürfnisse. Also es gibt ja diese Maslow'sche Bedürfnispyramide und es ist halt nie möglich, alle Bedürfnisse, die man jetzt hat, am aktuellen Standort zu befriedigen. Also ich muss irgendwie zu anderen Standorten zu gelangen, um verschiedene Bedürfnisse zu befriedigen. Mobilität soll oder darf eben nicht Selbstzweck sein, sondern soll eben auf eine möglichst effiziente, umweltschonende Art und Weise der Bedürfnisbefriedigung dienen. Außer bei der Großglockner Hochalpenstraße, wo der Tourismus das Auto als Selbstzweck einer touristischen Nutzung vorgesehen hat. Es gab halt historisch auch eine Phase, wo eben das Autofahren Selbstzweck war und die Großglockner Hochalpenstraße wurde eben nur dafür gebaut, damit hier Autofahrer in den Genuss der Berge kommen und nicht nur die Bergsteiger, die sich mit ihrer eigenen Körperenergie, mit physiologischem Energieaufwand hier hinauf schleppen. Die Großglockner Hochalpenstraße ist aber mittlerweile natürlich auch eine wichtige Straße für Radfahrer, eine fast mythische Straße für alle, die hobbymäßig Rennrad fahren. Bist du schon gefahren? Nein, ich bin die Großglockner Hochalpenstraße leider noch nie gefahren, bin aber ein ziemlich ambitionierter, engagierter Rennradfahrer und hier ist natürlich schon die Mobilität dann auch ein Selbstzweck. Also ich fahre schon meine Rennradrunden, weil ich mit dem Rennrad fahren will. Also in gewissen Bereichen ist Mobilität sicher auch Selbstzweck und unter bestimmten Voraussetzungen ist es auch, denke ich, gesellschaftlich okay, Mobilität als Selbstzweck zu sehen. Allerdings, wenn ich mit einem SUV, der ich weiß nicht, wie viele Liter Treibstoff verbraucht, hier nur spazieren fahre mit hoher Geschwindigkeit, denke ich, sollte das gesellschaftlich nicht akzeptiert sein. Gibt es da irgendjemanden, der diese SUVs verteidigt oder sagt, das ist halt eine, jetzt freundlich gesagt, Marotte? Oder kann man einfach nur sagen, ist nur deppert, also in der Stadt überhaupt echt nur blöd? Also ich finde für mich persönlich jetzt keinen objektiven Grund, warum SUVs eine Daseinsberechtigung haben sollten. Es gibt natürlich schon viele Leute, die SUVs verteidigen. Also ein Argument, das immer wieder gebracht wird, ist die passive Sicherheit. Also meine Kinder sind im SUV sicherer, wenn ich sie in die Schule bringe. Dabei wird aber übersehen, dass der SUV für andere gefährlicher ist, aus verschiedensten Gründen. Einerseits die hohe Masse im Falle einer Kollision, vor allem mit ungeschützten Verkehrsteilnehmern, ist diese hohe Masse ein sehr großes Problem. Ein anderes Problem ist, dass diese SUVs so hoch sind, dass man, wenn die an Kreuzungen geparkt sind, oft nicht den ankommenden Verkehr sehen kann, wenn man als Fußgänger die Straße queren will, als Radfahrer, aber auch als Autofahrer. Also SUVs sind wirklich problematisch, innerstädtisch. Da gibt's eine auch sie sind generell problematisch. Aber interessanterweise habe ich einmal gelesen, dass vor allem Frauen sehr, sehr gern mit SUVs fahren. Begründet wurde das damit, dass man im SUV höher sitzt und eben eine bessere Übersicht, einen besseren Überblick hat. Eine bösartige Bemerkung, die ich irgendwo einmal aufgeschnappt habe, ist, dass die Leute die SUVs deshalb so gerne mögen, weil sie so schlecht im Einparken sind und es mit einem SUV kein Problem ist, über den Gehsteigrand irgendwie drüber zu fahren. Es gibt in Australien immer wieder Probleme, dass SUVs zwar diese passive Sicherheit haben, aber dass die Leute in den Einfahrten ihre Kinder ständig niederfahren, wenn sie da rückwärts zu den Einfamilienhäusern einparken, dass es da wirklich Probleme gibt. Und ich weiß nicht, was der Stand jetzt genau ist, aber da versucht man es wieder auch zurückzudrängen. Und diese passive Sicherheit mit dem Geländer, also mit dem Chromstahlgeländer vorne dran, das ist ja eine ganz üble Geschichte im Stadtgeschehen, wo ich dann wirklich keine Verteidigungsmöglichkeiten, die freundlich sind, habe, weil diese Chromgeländer sind ja dazu da, irgendwelche Büffeln oder Bullen von der Straße zu räumen. Und wen möchte denn jemand treffen, außer mich persönlich? Und wenn man Autos immer runterbaut, damit sie sicherer werden, damit die Schnauze immer weniger Impact hat auf einen Fußgänger, dann extra ein Geländer einerseits hinzumutieren, andererseits auch gesetzlich zu akzeptieren im Stadtgebiet, ist schon eine große Nummer. Und Kann ich nur zustimmen. Also interessant ist natürlich schon, dass ein Aggressionspotenzial im Stadtgeschehen sehr schnell einmal aktiviert werden kann. Warum ist das eigentlich so? Warum ist das? Weil Aggression gibt es nur, wenn es geht um Angst, sein Leben zu verlieren oder wenn es echt ursächliche Emotionen getroffen werden. Aggression ist schnell ein Thema bei der Verkehrsplanung. Nicht bei der Verkehrsplanung selbst, aber bei der Mobilität, besonders in der Stadt. Warum ist das so? Aggression ist ein großes Thema, vor allem wenn es um Radverkehr geht, wird medial immer wieder sehr, sehr hoch gespielt. Die Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern, aber auch zwischen Radfahrern und Autofahrern. Wäre ein interessantes Forschungsprojekt, ist auch eine Forschungsidee, die ich schon länger mit mir herumtrage, hier dieses gegenseitige Konfliktverhalten zu untersuchen. Ich würde das dann gerne, oder es wäre die Voraussetzung, dass man das sich ganz nüchtern ansieht und nicht wieder diese Schuldzuweisungen, aber du machst und du bist dort böse und du dort. Also es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, würde ich aber gerne in Zukunft irgendwann mal detaillierter untersuchen. Das ist auch wirklich sehr abhängig von, ich fahre immer wieder regelmäßig quer durch die Stadt mit dem Fahrrad und kann wirklich Freitagnachmittag unterscheiden von einem Mittwochnachmittag, kann einen Temperatursturz vorhersagen, aber auch durchaus an mir, an meiner Bereitschaft, irgendwie mich aufzuregen. Und ich weiß, wie ich drauf bin. Wenn ich mich nie aufgeregt habe, wenn ich angekommen bin, dann weiß ich, dass ich in Summe, gut, ich kann nichts darauf ableiten, aber ich weiß dann, heute war ich war ruhig. Also Um zur Frage nochmal zurückzukommen, warum die Aggression entsteht. Also einerseits entsteht Aggression natürlich immer aufgrund von Dichtestress auch. Wenn irgendwo etwas zu dicht wird und ich mich nicht so bewegen kann, wie ich gerne möchte, dann bekomme ich Stress. Und das ist sehr oft bei den Autofahrern halt der Fall, wenn die im Stau stehen, die können dann nicht ausweichen, sind in ihrem Kasten da gefangen und haben keine Möglichkeit, eben auszubrechen. Der Radfahrer dagegen kann praktisch immer vorbeifahren an einer stehenden Kolonne, also der ist bei Weitem nicht so eingeschränkt. Und vielleicht kommen die Aggressionen der Autofahrer auf, gerade die Radfahrer, auch deshalb, weil die eben nicht in diesem Dilemma gefangen sind. Unser emeritierter Institutsvorstand Professor Knoflacher hat in seinen Forschungen irgendwann einmal herausgefunden oder die Erkenntnis gehabt, dass unser Mobilitätsverhalten sehr stark von unserer evolutionären Geschichte herrührt. Also vom physiologischen Energieaufwand, den wir mit der Mobilität verbinden, von der Anstrengung, die damit verbunden ist. Ärger und Aggression werden evolutionär bedingt dadurch abgebaut, wenn ich körperlich aktiv bin. Also wir haben dieses Fluchtverhalten, wenn ich eben dann laufen kann, dann werden die Stresshormone wieder abgebaut. Und wenn ich jetzt beim Radfahren eben aktiv mobil bin, baue ich Ärger auch viel, viel schneller ab als ein Autofahrer, der wirklich dann passiv in seinem Kasten gefangen ist und nicht diese evolutionären Mechanismen nutzen kann, um seinen Stress wieder abzubauen. Das ist sehr interessant. Nach einem großen Zwischenfall brauche ich mit dem Fahrrad aber auch durchaus noch 20 Minuten, bis wieder alles draußen ist. Also es dauert echt lange, auch mit diesem evolutionären sich bewegen können. Das finde ich ziemlich spektakulär. Ich habe ein bisschen meinen Gesamtärger absenken können mit dem Fahrrad, dass ich meine Durchschnitt oder meine Höchstgeschwindigkeit versuche, auf 15 km/h zu halten. Weil das ist irgendwie schneller, sehr viel schneller wie gehen. Und wenn man mehr als 15 km/h fährt in der Stadt, dann muss man arbeiten, da muss man ständig schauen, ausgleichen. Und 15 ist irgendwie so eine Geschwindigkeit, wo man halt schlimmstenfalls einmal eine Autotür anfährt, aber du stirbst nicht dabei. Also der Mensch ist ja auch eine evolutionäre Maschine, die bis 15 km/h irgendwie dimensioniert ist. Und wenn so schnell kann ich gegen eine Wand oder gegen einen Baum laufen, das werden meine Knochen mitmachen. Aber ab 20 bin ich nicht mehr evolutionär gesichert. Aber insgesamt senkt 15 km/h und das ist nicht schnell. Den Gesamtstress super spürbar ab und ich komme trotzdem noch gut und effizient hin. Das ist von mir so jetzt irgendwie so eine Erkenntnis auch. Ich hätte jetzt auch einmal fast, ja, so. Wie schnell fährst du? Ich glaube, ich fahre schon etwas schneller, aber generell kann ich dem nur beipflichten, vor allem wenn man sich Städte ansieht, in denen es einen sehr, sehr hohen Radverkehrsanteil gibt, zum Beispiel Amsterdam. Mhm. Ich habe mir auch in Amsterdam schon mal ein Fahrrad ausgeliehen, wie ich dort auf einer Konferenz war. In Amsterdam fahren fast alle mit diesen Hollandrädern ohne Gangschaltung und der Verkehr fließt ziemlich homogen. Mhm. Also dort fahren fast alle Radfahrer ein ähnliches, ein gleiches Tempo. Mhm. Dadurch entsteht viel, viel weniger Stress. Mhm. Also eines der Probleme bei uns ist ja auch, dass die Radfahrer, das sehr inhomogen ist, also vom Rennrad, Mountainbike bis zum eben Stadtrad, Hollandrad, sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten und dadurch entsteht eben Stress. Und individuell kann man sicher sich viel Ärger und Aufregung und Stress ersparen, wenn man bewusst auch mit dem Fahrrad etwas langsamer fährt, sich zurücknimmt und nicht versucht, auf Teufel komm raus, möglichst schnell von A nach B zu kommen. Und Gehsteig geht nur unter ganz bestimmten Umständen schon, wenn man ganz langsam fährt und absteigt, wenn jemand entgegenkommt, damit sich der nicht fürchten muss. Das Gehsteig-Radfahren kann ich nicht befürworten. allerdings, wenn man sehr, sehr kurze Strecken auf dem Gehsteig mit wirklich sehr niedriger Geschwindigkeit zurücklegt, sehe ich da kein wirklich großes Problem. Das ist aber auch diese Sache immer, dass man jetzt das erste Mal beginnt, darüber nachzudenken, ob so generelle Verkehrsregeln wie Ampeln auch für jeden Verkehrsteilnehmer gelten sollen. Ob nicht Niedergeschwindigkeitsverkehrsmittel, also Fußgänger oder Fahrradfahrer, einfach sich nicht halten brauchen. In Montreal zum Beispiel schauen dich die Leute an, wenn du bei einer roten Ampel als Fahrradfahrer stehen bleibst und fragen, ob es ein Problem gibt, ob sie helfen können. Also da glaube ich auch, ist sicher noch Luft. Aber das trauen wir uns noch nicht in Wien. Es gibt in Deutschland Regelungen, wo das Rechtsabbiegen mit dem Fahrrad bei Rot erlaubt ist. Also es gibt schon so Ansätze, das hier aufzulockern für Fußgänger oder auch und Radfahrer. Generell gilt das zur Geschwindigkeit Gesagte nicht nur für PKWs und Autos, sondern zumindest im übertragenen Sinn auch für den Radverkehr. Also auch wenn es Mischverkehr gibt, Fußgängerzonen mit Radfahren erlaubt oder andere Mischbereiche, muss auch die Radfahrergeschwindigkeit gesenkt werden. Also kann auch der Radfahrer dort nicht mit 30 km/h durchdonnern. Auch das wird zu Problemen, zu Verkehrssicherheitsproblemen und Konflikten führen. Ja, aber das funktioniert ja. Das beste Beispiel ist bei euch gleich in der Nähe am Karlsplatz. Gibt es um diesen großen Brunnen herum, das ist ja auch wirklich eine Drehscheibe, der Karlsplatz, in alle Richtungen zwischen Fußgänger und Radfahrer. Und ein Fußgänger, der von der Argentinierstraße über den Karlsplatz dann Richtung TU Freihaus geht, der geht potenziell im Fahrradstrom, aber er braucht keine Angst zu haben, der fließt um ihn herum und jeder weiß das. Und die einzigen, die echt Probleme machen, ist die Polizei, die von unten rausfährt, von der U-Bahn-Station dort, wenn sie im Einsatz ist. Die metzeln durch die Menschenmenge durch mit Blaulicht. Puh, da kriege ich schon Angst. Aber also, es ist jetzt natürlich es ist nicht damit zugespitzt, es ist blanke Beobachtung. Es gibt auch in Wien einige Fußgängerzonen, wo Radfahren erlaubt ist, wo das offensichtlich extrem gut funktioniert. Wie der von dir angesprochene Karlsplatz, bei mir im 5. Bezirk in der Nähe, wo ich wohne, der Siebenbrunnenplatz, fahre ich jeden Tag drüber, habe ich noch nie wirkliche Konflikte beobachten können. Also dort funktioniert das wunderbar. Oder auch am Praterstern. Und warum? Aktuell arbeiten bei mir am Institut jetzt drei Bachelorstudenten, die ihre Bachelorarbeit schreiben an diesem Thema, die beobachten Konflikte am Karlsplatz und am Simbrunnenplatz. Und ich erhoffe mir da gewisse Erkenntnisse, warum das da so gut funktioniert und warum das in der Marie-Hilfer Straße anscheinend nicht so gut funktioniert. Obwohl dort die Voraussetzungen eigentlich, denke ich, ähnlich sein müssten grundsätzlich. Für die, die nicht in Wien sind oder nicht wissen, Marie-Hilfer-Straße ist in Wien jetzt, war immer eine Geschäftsstraße, die sehr gut funktioniert, also die sehr lebendig ist und viel Leben, viele Menschen, die einkaufen und Autos, die durchfahren können und Fahrradfahrer, die sich da dazwischen mängeln. Und jetzt hat man vor einiger Zeit, einigen Monaten begonnen, eine Beruhigungszone einzurichten, vielleicht mit der Idee, die Kärntner Straße hatte auch einmal als Fußgängerzone beginnen müssen, aber es ist eine Begegnungsstraße eingerichtet, wo man alle noch durchfahren lässt, nur die Tafeln abschraubt. Und da wird sich, da pendelt sich jetzt ein neues, das Gleichgewicht wurde gestört. Ja, und da gibt es Probleme im Moment. Ja, das Thema Marie-Hilfer Straße ist ein ziemlich komplexes Thema. Du hast ein schönes, komplexes Thema, finde ich. Ja. Also ich finde, das ist echt interessant. Wenn man es nüchtern betrachten könnte, wäre es ein schönes, komplexes Thema. Allerdings ist es wie so häufig im Bereich Mobilität und Verkehr ein Thema, das gleich sehr, sehr hitzige Reaktionen hervorruft, wo immer die Emotionen gleich sehr, sehr hoch gehen und wo halt jeder Experte ist und wo sehr viele Menschen dann nicht mehr auf die Argumente des anderen hören und eingehen. Und selbst was ich sehr, sehr schade finde. Selbst die Busfahrer, die mit der Linie 13a durchfahren müssen, sind auf die Barrikaden getreten und wollten hier nicht mehr mitmachen. Also alle waren in Aufruhr. Ja, du hast zuvor etwas angesprochen, was, denke ich, sehr wichtig ist. Es wurde das Gleichgewicht gestört. Ich beschäftige mich in meiner Arbeit sehr intensiv mit der Betrachtung der Mobilität und des Verkehrs als ein dynamisches System. Also wir verwenden hier im Institut die Methoden von System Dynamics, einer Disziplin, die von John Forrester und seinen Kollegen in den 1950ern am MIT in den USA gegründet wurde. Das sind eben Werkzeuge, wie man dynamische Prozesse sich ansehen kann, modellieren kann, versuchen kann zu verstehen. Und jedes Mal, wenn ich das Gleichgewicht störe, wird es in irgendeine Richtung einen Ausschlag geben, einen extremen Ausschlag. Der pendelt sich dann aber um ein neues dynamisches Gleichgewicht ein. Also in dynamischen Systemen gibt es keinen eindeutigen Gleichgewichtszustand. Also es gibt immer dynamische Gleichgewichte, wo etwas um einen bestimmten Bereich dann pendelt. Und Gleichgewicht ist wie definiert, dass... Was ist ein Gleichgewicht für Menschen, die jetzt nachfragen? Im Bereich dynamischer Systeme bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob es hier einen eindeutigen Begriff gibt, eine eindeutige Definition gibt, was dann als Gleichgewicht anzusehen ist. Es ist ein Zustand, der länger dauert, wo die Werte nur um einen relativ schmalen Bereich oszillieren, also wechseln und der Durchschnittswert aber relativ konstant bleibt. Also der Besen, den man balanciert auf dem Finger, der stehen bleibt halbwegs und nicht umfällt. Ja, aber so ein bisschen das ist ein ziemlich labiles Gleichgewicht, Außer man ist ein sehr, sehr guter Jongleur. Aber das geht ja ganz gut mit dem Besen. Der Besen wird einmal in eine Richtung wackeln, fallen wollen, dann muss man ihm ausgleichen, dann geht er wieder in die andere Richtung. Aber im Allgemeinen recht ruhig, und wenn ich mal kurz gestoßen werde, dann gibt es einen stärkeren Ausschlag und man muss das halt wieder neu einpendeln. Also das heißt, es muss dann Mechanismen geben im System, die den Besen wieder in einem Gleichgewichtszustand einfangen. Also wenn du den Besen anstößt und nichts tust, fällt er einfach um. Genau, ich muss reagieren können und dann ist es auch kein Problem, das Gleichgewicht wieder. Also das heißt, dieses Bild vom Besen ist jetzt gar nicht einmal so, du hättest gesagt, wenn es grauslich wäre, ganz, ganz falsch wäre. Dieses Bild ist okay. In der Mobilität im Verkehr haben wir natürlich das Thema, das Problem, dass hier nicht ein Mensch einen Besen balancieren will, sondern dass hier hunderte, tausende Menschen ihre einzelnen Partikularinteressen balancieren wollen, für sich das Beste rausholen wollen. Wenn man aber zum Beispiel eine Fußgängerzone sich ansieht, die Menschen wollen alle zu irgendwelchen Zielen von verschiedenen Quellen, das kreuzt sich, das ist chaotisch. Verschiedene Geschwindigkeiten. Verschiedene Geschwindigkeiten, allerdings in einem relativ engen Bereich. Und hier schafft es aber der Mensch auch aufgrund seiner evolutionären Ausstattung, die ein Bewegen in dieser Geschwindigkeit erlaubt, dass hier immer konstant ausgewichen wird und dass jeder mehr oder weniger direkt das anvisierte Ziel erreicht, ohne wirklich Riesenumwege machen zu müssen. Also das ist ein selbstregulierendes System, wo es Rückkopplungen gibt, die das System wieder stabilisieren. In anderen Bereichen gibt es eben so stabilisierende Rückkopplungen nicht und dann kommt es längerfristig zum Kollabieren eines Systems. Kollabieren bedeutet Stillstehen oder Unfälle oder Im Verkehr kann Kollabieren bedeuten, dass es im kompletten Stillstand, Stau, einen Gridlock gibt. Schreiende Menschen. Oder wenn wir jetzt auf höhere Ebenen gehen, wenn es eben keine stabilisierenden Rückkopplungen in einem System gibt, wenn alle selbstverstärkend sind, dann kommt es unweigerlich zu exponentiellem Wachstum. Und exponentielles Wachstum führt unweigerlich mittel- bis langfristig zu einer Selbstzerstörung des Systems. Also wenn wir hier so weitermachen und immer mehr Treibstoff verbrauchen, exponentielles Wachstum, werden wir das System irgendwann damit selbst zerstören. Unabhängig davon, wie groß die Reserven noch sind, irgendwann zerstört sich das System bei exponentiellem Wachstum immer selber. Aber das ist sehr interessant. Wenn ich bin mit dem Fahrrad in die Marie-Hilfer-Straße hineingeraten und ich brauche sie als Transit. Ich muss zum Westbahnhof und bin am Ring. Und habe nicht begriffen, dass die Begegnungszone eingerichtet wurde, weil ich war länger nicht in der Stadt. Und mit dem Fahrrad ziehe ich dann immer die Geschwindigkeit hoch, immer bis zum nächsten praktisch Grund, sie wieder zu bremsen. Und dieses Hochziehen und Bremsen, Hochziehen, Bremsen hat sich verstärkt in der Zwischenzeit, weil plötzlich Menschen durch die Gegend wuseln und immer hochziehen, bremsen. Und ich wusste, da ist etwas passiert. Und das war eben praktisch immer die Katastrophe. Also ich ziehe da nicht exponentiell hoch, aber ich ziehe hoch und dann komme ich an eine Randbedingung, die mich zwingt, etwas zu verändern. Und im Durchschnitt bekommst du dann eine bestimmte Geschwindigkeit, genau. Also ein dynamisches Gleichgewicht. Genau, verstehe, genau, okay. Und da jetzt praktisch sagen, okay, wie ist dieses dynamische Gleichgewicht, wo liegt dieses dynamische Gleichgewicht, ist Teil einer Verkehrsplanung. Dass man diesen Bereich kennt und schaut, wo sind die Randbedingungen, die dazu führen, dass dieses dynamische Gleichgewicht rauskommt. Genau, also es gibt zwei Dinge hier. Also einerseits muss ein Ziel für das dynamische Gleichgewicht definiert werden. Also in dem Fall, wenn du durch die Begegnungszone fährst, müsste man sagen, ich wünsche mir nur ein bestimmtes Geschwindigkeitsniveau, das für die Fußgänger auch ungefährlich ist und wo alles halbwegs reibungslos funktioniert. So, das Ziel kann aber nicht die Wissenschaft definieren. Ziele müssen immer von der Gesellschaft, von der Politik definiert und vorgegeben werden. Was unsere Aufgabe als Wissenschaftler dann ist, ist zu untersuchen, wie sich ein System verhält und wo sind die Stellschrauben, wo sind die stabilisierenden Regelkreise, mit denen ich das System in die gewünschte Richtung verändern kann, dass sich das dynamische Gleichgewicht, das ich anstrebe, einstellt. Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel hier Straßenausbau zur Staureduktion. Also eine qualitative Methode aus System Dynamics sind sogenannte Causal-Loop-Diagramme, wo man die grundsätzliche Systemstruktur sich ansehen, analysieren, definieren kann. Und man bekommt dann aus dem Vorhandensein stabilisierender und selbstverstärkender Regelkreise Grundaussagen, wie sich das System verhält. Wie zuvor schon gesagt, wenn es keine stabilisierenden Regelkreise gibt, kommt es unweigerlich zu exponentiellem Wachstum. Und wir haben uns das Thema Straßenausbau und Stau angesehen mit diesen qualitativen Methoden und sind auf eine verschachtelte Struktur eines selbstverstärkenden Regelkreises und eines stabilisierenden gekommen, der insgesamt aber eine nicht stabilisierende Wirkung hat. Interessanterweise bin ich danach dann drauf gekommen, dass andere Forscher schon in den 1980er Jahren auf eine praktisch idente, sehr ähnliche Systemstruktur gekommen sind. Was heißt das konkret? Konkret heißt das, wenn man sich ansieht, ich weiß nicht, die Südosttangente, Wiener Ringstraße, Autobahn groß, oft Stau. Ich glaube, überhaupt die am stärkst befahrene Straße Österreichs. Wenn man sich ansieht, es gab immer, oder beginnen wir früher in den 1970er Jahren, da war sehr viel Stau auf der Schlachthausgasse. Es gab dann die Pläne, die A23 zu errichten, läuft mehr oder weniger parallel zur Schlachthausgasse. Argument war, den Stau auf der Schlachthausgasse zu reduzieren. Dort war immer in etwa das gleiche Stauniveau, einen Tag mehr, einen Tag weniger, aber ein dynamisches Gleichgewicht. Dann wurde die A23 eröffnet, der Stau ging auf der Schlachthausgasse zurück. Allerdings hatten wir jetzt die zusätzlichen Verkehrsstärken auf der A23. Wenn man sich die statistischen Daten dann ansieht, hat der Verkehr auf der Schlachthausgasse aber auch wieder zugenommen. Der Verkehr auf der A23 hat zugenommen. Es gab dann sukzessive Ausbauten der A23, neue Spuren, Anschluss an andere Autobahnen. Verkehr hat wieder zugenommen, hat wieder ein dynamisches Gleichgewicht erreicht. Es gab wieder Ausbaumaßnahmen, wieder ein dynamisches Gleichgewicht. Jedes Mal allerdings mit einem höheren Niveau an Verkehrsstärke, an Verkehr. Schlussendlich wurde dann noch die parallele S1 errichtet, wieder mit dem Argument, die A23 vom Stau zu befreien. Und wieder ist exakt das gleiche Systemverhalten zu beobachten. Es gab vorher ein dynamisches Gleichgewicht. Das Gleichgewicht wurde gestört durch die neue Straße. Es kam zu exponentiellem Wachstum. Die stabilisierende Rückkopplung fängt das wieder ein. Neues dynamisches Gleichgewicht, aber mit mehr Verkehr und in etwa dem gleichen Stauniveau. Ist es irgendwo weniger geworden? Im Nein. Umland, rechts, links, 100 Kilometer Nein. weiter draußen? Nein. Also alle es gibt auch andere Befunde in diese Richtung. Also alle Straßenausbauten, sei es eine lokale Umfahrung eines Orts, sei es ein größerer Autobahnausbau, führen zu diesem gleichen Systemverhalten. Ein dynamisches Gleichgewicht wächst kurzfristig exponentiell, wird dann wieder auf einem neuen Gleichgewicht eingefangen, allerdings immer mit mehr an Verkehr. Also Platz für Paradoxien eigentlich, weil man würde das ja nicht vermuten. Naja, es sind nicht wirklich Paradoxien. Die kurzfristige Wirkung ist natürlich eine Staureduktion auf der parallelen Straße. Allerdings reicht das eben nicht aus. Der Verkehr, das menschliche Zusammenleben, das menschliche Zusammenwirken ist ein komplexes System. Und hier gibt es eben Rückkoppelungen und Wechselwirkungen, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Deswegen glauben wir, dass es unerlässlich ist, extrem wichtig ist, sich hier das Ganze als System anzusehen und eben diese nicht intendierten Auswirkungen auch mitzubetrachten. In meinem Fall mit dem Fahrrad in der Maria-Hilfer-Straße, ich brauche sie ja als Transit, ich muss durch. Ich habe es gelöst für mich, indem ich umstelle. In dem Moment, wo ich unten beginne, in die Maria-Hilfer-Straße reinzukommen, stelle ich mein Ziel um. Ich nütze die Zeit, um zu schauen, links, rechts zu schauen, mir die Geschäfte anzuschauen. Also ich stelle mich in einen Flaniermodus und dann funktioniert's. Und dann habe ich praktisch nicht mehr diese Geschwindigkeitserhöhung drinnen dazwischen, sondern ich bleibe auf einer niedrigen Geschwindigkeit und nütze eben zur Betrachtung der Landschaft. So wie es der Jäger im Auto macht, wenn er über Land fährt, der schaut immer links und rechts und fährt echt langsam. Störend für alle anderen, die dann irgendwie schneller wollen. Würde ich das nicht umstellen, die Maria-Hilfer-Straße als Transit nehmen, dann müsste ich ausweichen. Ich müsste praktisch in die Kumpendorfer Straße nach unten oder irgendwo anders hin, dann dürfte ich dort nicht fahren dürfen. Es ist eine gute Strategie, dass man sich den Gegebenheiten anpasst und das halt akzeptiert, dass es besser ist, mit einer niedrigeren Geschwindigkeit hier zu fahren. Ich persönlich vermeide die Mariahilferstraße jetzt als Durchzugsroute. Mhm. Also wenn ich vom 15. Bezirk in die Innenstadt will oder umgekehrt, weiche ich eben entweder, je nach Quelle und Ziel, auf die Kumpendorfer Straße aus oder man kann auch mit dem Fahrrad durch den 7. Bezirk fahren. Es gibt da eine Sackgasse, die geöffnet ist und so über die, ich glaube, Lindengasse. Aber als Durchzugsroute ist, denke ich, eine Straße mit Begegnungszone, mit Fahrradfahren in einer Fußgängerzone nicht wirklich geeignet. Also wenn ich hier wären als Durchzugsroute von eben den Bezirken außerhalb des Gürtels in die Innenstadt, bietet sich, weiß nicht, Burggasse und so mit Benutzung Busspur an. Hier kann man dann wirklich schnell mit dem Rad fahren. Gibt es da eigentlich für jede Art von Idee irgendwo international schon eine erprobte Stelle? Oder kann man da noch echt was Neues erfinden? Schwierige Frage. Ich denke, es ist schwierig, hier wirklich etwas komplett Neues zu erfinden. Kollegen von mir haben vor kurzem die sogenannte Wiener Kreuzung propagiert, wo ein Linksabbiegen an ampel geregelten Kreuzungen ermöglicht werden soll, wo man diagonal über die Kreuzung als Radfahrer dann drüber fahren kann. Das ist meines Wissens zum Beispiel etwas Neues, was es vorher noch nicht gegeben hat. In Neuseeland, glaube ich, gibt es Zebrastreifen an Kreuzungen, die auch diagonal gehen. Also, ja. Ja, aber für Radfahrer an ampelgeregelten Kreuzungen. Okay, ja. Also es war vor allem dafür gedacht, es gibt es in Wien immer wieder, dass ein Zweirichtungsradweg sich auf einer Seite der Straße befindet und das mündet dann in Radfahrstreifen, wo man links und rechts fahren muss und man muss eben diagonal rüber. Und die wollten eben mit dieser neuen Art der Ampelschaltung das diagonale Queren von einer Radinfrastruktur in die andere erleichtern. Also das ist meines Wissens etwas, was es vorher noch nicht gegeben hat. Generell sollte man hier aber vorsichtig sein, man kommt oft später dann drauf, dass man die eigenen persönlichen glanzvollen Ideen, neuen Ideen dann doch irgendwo schon auch andere hatten. Also. Aber das zeichnet ja einen Verkehrsplaner aus, wenn der irgendwo in der Welt herumfährt, der hat sich ja immer offene Augen, wie es anderswo geregelt wird. Verblüffend in Indonesien war ich einmal wo wirklich dann auch viel Verkehr ist und die einzige Küstenstraße irgendwas blockiert, Riesen, Mörder, Stau, alles. Und alles steht und plötzlich beginnt alles zu fließen, nur interessanterweise alles in die entgegengesetzte Richtung auf allen Spuren. Also man steht dann praktisch irgendwie mit seinem Bus, wo wir waren, in diesem Bus, dann fließt der Verkehr links und rechts vorbei, aber in die entgegengesetzte Richtung. Also das wäre bei uns einfach, ich weiß nicht, das ist so, und es hat funktioniert. Es hat sich dann wieder natürlich aufgelöst, nachdem dieser Druck, also wie Flüssigkeiten, war interessant. Und mit unseren Regeln, die wir natürlich haben und Polizei, die straft, wenn ich bei Rot über die Ampel fahre. Ich habe jetzt wieder so ein bisschen ein Budget, also ich bin jetzt immer brav gefahren, immer stehen bleiben, weil ich zweimal bezahlt habe und mit Blaulicht verfolgen und hey und so, also echt grauslich. Und dann habe ich gedacht, okay, bleibe ich immer stehen. Jetzt mache ich es aber wieder so, ich habe 30 Euro einstecken, also reserviert und fahre wieder vorsichtig bei Rot, wenn es geht, drehe mich aber immer um vorher, weil das waren meine zwei Fehlverhalten eigentlich, dass die Polizei jedes Mal genau hinter mir war. Und das geht nicht, da muss die Polizei einschreiten. Also die müssen hey schreien und Blaulicht aufs Dach und also generell glaube ich, dass in Mitteleuropa, in Deutschland, Österreich eine zu große Regelgläubigkeit vorherrscht. Also in Österreich und Deutschland ist alles reglementiert, alles reguliert. Und was es hier im Verkehr, vor allem im innerstädtischen Verkehr, so schwierig macht, ist, dass hier jeder stur auf seinem Recht beharrt. Also wenn das jetzt ein Radweg ist, dann fahre ich da mit dem Rad und du, böser Fußgeher, schleicht dich. Umgekehrt, wenn jemand mit dem Fahrrad über den Gehsteig fährt, dasselbe. Es ist diese Ellbogenmentalität und dieses, hier komme ich, das ist mein Recht, was es bei uns in Österreich etwas schwierig macht. Also ich war ein Jahr in Madrid, bin dort auch mit dem Rad gefahren, obwohl mir alle Kollegen an der Universität gesagt haben, es ist unmöglich, dort mit dem Rad zu fahren. Damals gab es, glaube ich, aus der Volkszählung einen Anteil an Radverkehr von 0,1% knapp. Ich habe das aber überhaupt nicht problematisch und nicht unangenehm empfunden. Was gewöhnungsbedürftig war, ist, dass dort die Kolonnen viel, viel dichter stehen, also die Fahrbahnbreiten sind schmäler und die stellen sich wirklich extrem dicht auf. Also es war zu Beginn mit dem Fahrrad schwierig, hier an Kolonnen vorbeizukommen. Allerdings ist es in Madrid so gewesen, dass sich dort kein Mensch aufgeregt hat, wenn man auf rücksichtsvolle Art und Weise die Gehsteige als Radfahrer mitbenutzt hat. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass auch Polizisten der Meinung waren, dass Radfahrer dort auf den Gehsteig gehören. Oder in dem ganzen Jahr, wo ich in Madrid mit dem Fahrrad gefahren bin, hat mich ein einziges Mal ein Autofahrer angehupt. Und das war, weil ich eine Adresse gesucht habe und vor lauter Schauen bei Rot über die Kreuzung gefahren bin und der wollte bei Grün halt wegfahren. Und das war das einzige Mal, wo ich angehupt worden bin. Und in Madrid ist der Verkehr noch unglaublich dichter als in Wien. Und dort ist es kaum möglich, sich wirklich immer an alle Regeln zu halten. Also es wird dort sehr, sehr viel in zweiter Spur geparkt. Wenn dann der in erster Spur Parkende kommt, der nicht herausfahren kann, der setzt sich einfach in sein Auto und hupt mal. Wenn der noch immer nicht kommt, wird halt noch immer gehupt. Das kann bis zu einer halben Stunde dauern. Bei uns in Wien würde es in so einem Fall, denke ich, Mord und Totschlag geben. Dort ist das ziemlich egal. Und ich glaube, das ist deshalb so, weil die Leute wissen und akzeptieren, dass heute bricht der eine die Regeln, rege ich mich nicht drüber auf. Morgen bin ich der, der die Regeln bricht und dann regt sich der andere nicht auf. Also mir kommt vor, dass hier ein kooperativerer Stil, ein gelassenerer Stil in Madrid, auch in anderen südlichen Ländern praktiziert wird, als hier bei uns in Mitteleuropa, wo immer jeder auf seinem Recht beharren will. Kooperativer Stil als Teil des Gleichgewichts oder anders formuliert, Regelbruch als Teil des Gleichgewichts. Das ist nämlich schon interessant. Ich glaube, dass der Karlsplatz auch deswegen so gut funktioniert mit dieser Begegnungszone, weil es keine Linien gibt. Und in der Marienhilfer Straße hat man sich möglicherweise nicht getraut, alle Linien wegzugeben. Nein, in der Marienhilfer Straße ist das Problem derzeit, dass es immer noch so aussieht, wie die Straße immer ausgesehen hat. Ja, mit Gehsteigkanten und solchen Dingen. Es ist Gehsteig, Fahrbahn, also man ist etwas orientierungslos, was das jetzt ist. Am Karlsplatz und auch am Siebenbrunnenplatz bewegt man sich eindeutig auf einer Ebene mit den Fußgehern. Das heißt, es ist eindeutig ein geteilter Platz. Dort gibt es nichts. Also auch ich, wenn ich jetzt durch die Marienhilfer Straße fahre, habe immer noch das Gefühl, das ist meine Straße, Fußgeher, bitte geh weg von meiner Straße. Geh zu den breiten Rändern. Es ist die alte Regelung noch sehr, sehr stark präsent im Kopf. Und es wurde eben auch baulich nicht umgestaltet, dass es jetzt wirklich sicht- und spürbar ist, dass die Regelung anders ist. Also es ist schwierig, das wirklich zu internalisieren, dass das sich jetzt geändert hat. Und auch wenn ich zum Beispiel dann die Parkbänke so aufstelle, dass ich als Fußgänger nicht mehr schnell auf die Fahrbahn kann, dann intuitiv stört mich das als Fußgänger, weil ich ja gewohnt bin, das ist einer der großen Vorteile, dass ich gehen kann, wo ich will. Und jetzt muss ich über die langen Bankreihen herumgehen, ist jetzt nicht so angenehm. Ja, es wäre hier wahrscheinlich besser gewesen, bei der Umplanung der Marienhilfer Straße sofort den Umbau auch zu machen. Da hat man sich halt politisch nicht so wirklich drüber getraut. Das wollte man halt zuerst ausprobieren. Ausprobieren hat aber, ich finde, das tut den Wienern gut, dass man nicht etwas verordnet gleich und so wird das gemacht und über Nacht ist dann alles anders und gewöhnt sich daran, sondern Jetzt, das ist nämlich neu, da muss man nämlich miteinander, da muss man hören, da muss man mit einfach wirklich auch einmal was zulassen, was nicht seine Linie ist. Das, ich finde das als Prozess sehr gut. Ja, das Miteinander ist ja nicht so das, was der Wiener... Was der Wiener auszeichnet. Was sind denn so deine nächsten oder deine Ideen, wo du weiter schaust, weiter forschst mit deinen Studenten und Studentinnen? Das Thema Fahrradparken ist für mich noch lange nicht abgeschlossen. Die Studie für die Wiener Umweltanwaltschaft war eine relativ kleine Studie und es war der dezidierte Wunsch, dass wir uns gesamt Wien ansehen. Eine wichtige Erkenntnis aus diesem Projekt ist aber, dass es wirklich um die konkreten Details vor Ort, um konkret das Ziel, wo ich jetzt hin will, geht. Und das haben wir eben einfach in dieser Studie mit diesem Budget nicht geschafft. Was ich als Bachelor- oder Seminararbeit jetzt ausschreiben möchte, ist, dass wir die Auslastung von Fahrradabstellanlagen von einigen Ausgewählten noch einmal zählen und dabei aber auch beobachten, wo die Personen, die das Fahrrad abstellen, genau hingehen, also in welches Gebäude, so wie wirklich die konkreten Ziele der Personen sind. Und umgekehrt auch, wenn die das Fahrrad abholen, dass wir wissen, von wo die gekommen sind. Also dass wir hier noch mehr ins Detail gehen, um eben besser sagen zu können, wo soll die Fahrradabstellanlage jetzt wirklich platziert werden. Wir hätten auch gerne generell ein Monitoring der Fahrradabstellanlagen in Wien. Also es gibt immer wieder Fahrradabstellanlagen, die praktisch gar nicht benutzt werden. Also wenn ich mit dem Rennrad fahre, fahre ich sehr, sehr häufig die Breitenfurter Straße in den Süden von Wien hinaus. Da sind mir einige Radabstellanlagen aufgefallen, an denen ich noch nie ein Fahrrad gesehen habe. Und ich denke, das ist auch Verschwendung. Und ich verstehe auch Autofahrer, die sich darüber ärgern, dass hier komplett leere Fahrradabstellanlagen im Straßenraum stehen. Also man sollte hier das wirklich sorgfältig monitoren, Radabstellanlagen eventuell auch versetzen beziehungsweise auch ganz umbauen, dafür aber an wirklichen Hotspots, weil auch das gibt es. Es gibt sehr viele Radabstellanlagen, die permanent komplett überlastet sind, wo die Fahrradfahrer dann auch die Räder an Verkehrszeichen oder ähnlichem anketten, was wieder problematisch für die Fußgänger sein kann. Generell ist laut StVO das Abstellen von Fahrrädern auf Gehsteigen nur dann erlaubt, wenn die mindestens 2,5 Meter breit sind. Und 2,5 Meter ist jetzt schon breit? 2,5 Meter ist für Wiener Verhältnisse breit. Ist zwar das Ziel im Masterplan Verkehr, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob das 2 oder 2,5 Meter sind die Mindestbreite. Es ist aber typisch wienerisch auch wieder eine Ausnahme. Unter bestimmten Bedingungen kann wieder eine Ausnahme gemacht. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass an den Häusern, an den Wohnhäusern zum Beispiel, so Rehlinge, Eisen, also eine Art Geländer entlang immer wäre, so wie man, wenn man ein Haus baut, muss man auch einen Parkplatz bauen, aber auch an der Hauswand, wo ich das Fahrrad hinlehnen kann und dort anhängen. Einfach so standardmäßig entlang gezogen und das wäre dann auch beim Billa unten und dort könnte ich dann das Fahrrad einfach, ich lehne es jetzt schon an die Hausmauer dort und auch abschließen. Das wäre, glaube ich, relativ unspektakulär. Vielleicht eine Wiener Lösung für so eine sehr gute Idee, ist mir noch nie gekommen, wäre eine wirklich gute Idee, da würde man auch zwei Dinge gleichzeitig lösen. Die Hausbesitzer haben das nicht gern, wenn man die Fahrräder an die Hauswand lehnt. Ist, glaube ich, rechtlich eigentlich auch ein Problem, dürfte man ja nicht. Eben. Ja. Es könnte durch diese Reling die Hauswand nicht beschädigt werden und man könnte die Fahrräder anketten, die könnten dann auch nicht wirklich umfallen, also wäre sehr stabil. Es wäre geschützt und von würden, oben wahrscheinlich. Wäre maximal die Lenkerbreite, also würde auch für die Fußgänger keine massive Behinderung bedeuten. Also es wäre eine gute und sehr saubere Lösung. Man könnte dann die Fahrräder ja auch überlappend. Genau, und überlappend ist nämlich ein Schmäh, und, ja. Ne. Der geht bei diesen Parallelbügel-Fahrradständern nicht so gut, dieses Überlappende. Ja. Und diese Zone am Gehsteig ist ja auch eine nicht wirklich begangene. So eng geht niemand an der Mauer vorbei. Und ich kann natürlich dann von der Straße weg die Fahrräder, also mehr zum Haus und. Also ich stelle, das denke ich mal, wär angenehm. Ich habe mein Fahrrad boudiert, heißt das. Kennst du das? Boudieren. Scheinbar gibt es einen Franzosen Boudet, der das Fahrrad optisch verunstaltet, damit es nicht gestohlen wird. Also die machen das auch mit Vogelfedern, die sie raufbicken. Ich schaff's nicht mit Vogelfedern, ich schaff's mit Farbe. Farbtupfen, gelb auf blau, sieht schrecklich aus. Allerdings, es muss auch noch runterrinnen. Also es darf jetzt nicht ein schöner Farbtupfen sein, weil dann schaut es zu schön aus. Und das verhindert wirklich scheinbar, dass es gestohlen wird. Und ich lehne mein Fahrrad beim Bilder an, ohne es abzusperren. Ja, eine Sache habe ich noch. Ich habe fast gedacht, mein Fahrrad den Fahrradbesitz aufzugeben, weil die Kinderräder von uns wurden gestohlen im Haus. Und nebenan wurde eine Citybike-Station errichtet und da war einfach der Gedanke, wenn ich schon eine Car-to-Go-Karte habe und kein Auto besitze, dann könnte ich auch das Fahrrad eben mir nur ausborgen und habe Fahrradmobilität ohne den Fahrradbesitz und auch ohne das Risiko, dass es gestohlen wird. Ich war knapp dran und was dagegen gehalten hat, war, dass die Citybike-Räder ein bisschen zu schwer sind, dass sie komfortabel sind. Weil verfügbar wäre es gewesen und machbar auch, aber es ist ein bisschen zu unlustig, es als eigenes Fahrrad oft zu verwenden. Citybike ist ein wirklich wunderbares System. Ich verwende es selber ziemlich häufig. Meiner Ansicht nach, wenn man wirklich viel mit dem Rad fahren will oder viele Wege mit dem Rad zurücklegen will, ersetzt es das eigene Rad aber nicht. Wie gesagt, es ist ein wunderbares System. Wie du gesagt hast, die Fahrräder sind relativ schwer und nicht sehr komfortabel zu fahren. Das andere ist, dass die Stationen, obwohl sie in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut wurden, auch jenseits des Gürtels nach wie vor nicht so hundertprozentig dicht sind. Die Situation hat sich ziemlich verbessert. Hin und wieder kann es aber trotzdem passieren, dass man jetzt irgendwo hinfährt mit dem Citybike, dort das Rad abgeben will und dann ist die Radabstellanlage aber voll. Es gibt jetzt diese Karte im Internet und es gibt auch eine App dafür, da kann man vorher nachsehen, ob die Station dort sehr hoch ausgelastet schon ist oder so. Also man kann sich etwas vorbereiten. Es ist aber was immer noch passieren kann. Das heißt, für Wege, wo ich jetzt wirklich zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo sein muss, kann das immer noch ein gewisses Problem darstellen. Also ich verwende das Citybike sehr oft, wenn ich zum Beispiel mit dem Zug irgendwo hinfahre, fahre ich zum Westbahnhof. Wenn ich dort mein eigenes Fahrrad nicht länger abstellen will, verwende ich es dafür. Oder wenn wir am Abend fortgehen und ich weiß, dass ich Alkohol trinken werde, fahre ich mit dem Citybike dorthin und für den Nachhauseweg nehme ich mir dann ein Taxi. Sehr selten die Nacht-U-Bahn, lieber ein Taxi, da bin ich dann doch meistens sehr bequem. Aber für diese Dinge ist das Citybike ein wunderbares System. Bis auf den 1 Euro Anmeldegebühr ist es, wenn man das Fahrrad nicht länger als eine halbe Stunde verwendet, auch kostenlos. Also es ist eine wunderbare Ergänzung zum öffentlichen Verkehr und zum gesamten Verkehrssystem der Stadt Wien. Was viele nicht wissen oder ganz gerne vergessen international ist, dass das Pariser System auf den Erfahrungen des Wiener Systems aufgebaut wurde und dies praktisch 1:1 dort übernommen wurde. Also der Betreiber in Paris ist die Mutterfirma der Gewister. Also hier Wien war das erste System dieser Art. Ja, und es ist auch in Montreal, habe ich voriges Jahr gesehen, boomt, also diese Art von Konzept. Ihr macht jetzt an der TU eine Ringvorlesung ab 5. März. Eine Ringvorlesung ist immer, dass man viele Studenten aus vielen Bereichen zu einem Thema so versammelt und ihnen viele Aspekte auch professionell darstellt. Also die Charakteristik der Ringvorlesung ist, dass viele Vortragende ja. jeweils einen Vortrag zu einem bestimmten Thema ja. Halten. Wir versuchen bei der Ringvorlesung Radverkehr den Bogen sehr, sehr weit zu spannen. Also voriges Jahr haben wir auch Professor Giertler als Vortragenden gehabt. Das reicht von der Soziologie bis wirklich zu auch technischen Fragen. Ich habe voriges Jahr einen Vortragsblock gemeinsam mit Frau Tietze von der Uni Graz gehalten zum Thema Radfahren und Gesundheit, gesundheitlich positive und negative Aspekte. Hier hatten wir ein gemeinsames Projekt. Sie ist Sportwissenschaftlerin, sie hat sich mit den Fitness-Effekten, den positiven Effekten beschäftigt und wir mit Unfällen und der Schadstoffbelastung. Wie ist es mit der Schadstoffbelastung insgesamt? Eher echt schlecht oder wurscht? Es gibt Schadstoffbelastung, wenn man das Ganze aber bilanziert, die positiven und negativen Auswirkungen, kommt eindeutig heraus, dass das Radfahren gesundheitlich positiv ist. Okay, danke, entschuldige, war nur eine, damit ich mir das richtig merke. Okay, das habt ihr gemacht, ja? Ja. Heuer werde ich persönlich einen Vortrag zum Thema Fahrrad abstellen, basierend auf dem erwähnten Projekt halten. Die anderen Vorträge weiß ich leider auch, im Moment nicht. Findet man im Internet, werden wir in den Shownotes verlinken und ist auch wirklich interessant. Es werden auch, das habe ich noch gesehen, es gibt in Wien ein paar Typen, die bauen ein Fahrrad für Kinder. Wenn sie wachsen, kann man das immer austauschen. Das ist ein sehr hübsches Konzept. Wer ist denn eigentlich die Zielgruppe von dieser Ringvorlesung? Zielgruppe dieser Ringvorlesungen sind einerseits Studierende aus allen Studienrichtungen, die sich für das Thema Radfahren, für verschiedene Aspekte des Thema Radfahrens interessieren. Zielgruppe ist aber auch einfach die interessierte Öffentlichkeit. Also jeder, der sich fürs Radfahren interessiert, ist herzlich eingeladen, sich die Ringvorlesung anzuhören. Platz gibt's genug? Das ist ein Problem. Echt? Ja. Also voriges Jahr hat uns der Zuspruch massiv überrascht. Wir haben einen relativ großen Hörsaal mit, glaube ich, 170, 180 Plätzen reserviert gehabt. Es sind dann aber so ungefähr 300 Leute immer gewesen. Wir haben das dann so gelöst, dass wir einen freien Nachbarhörsaal noch reservieren konnten und es gab dort dann ein Livestreaming in dem benachbarten Hörsaal. Und geht das auch übers Internet, so einen Stream teilzunehmen? Eventuell nachzuschauen? Ich weiß jetzt nicht, ob die Streams dann online frei verfügbar gestellt. Und vorgehalten werden nämlich auch. Okay. Gespeichert werden sie, ob sie Aha. veröffentlicht werden, weiß ich leider. Okay, das kann man vielleicht nur noch klären. Müssen wir mit Kollegen Benziner reden. Eine Sache, die uns ganz wichtig ist, ist, dass wir eben in den Ringvorlesungen versuchen, das gesamte Spektrum von Themen, die Relevanz für das Radfahren haben, zu betrachten. Das reicht von der Geschichte des Radfahrens, Soziologie, Psychologie, Gesundheit, Medizin bis hin eben zu Planung, Bau, aber auch Fahrzeugen. So heuer haben wir, soweit ich mich erinnern kann, zwei Vorträge zum Thema physikalische Grundlagen des Radfahrens. Längerfristig möchte ich gern auch etwas zum Thema Sport, zum Thema Rennradfahren, möglicherweise auch Doping. Ist natürlich ein Thema, aber das ist ein Doping ist ein Thema, das gesellschaftlich das nicht lösbar ist, meiner Ansicht nach. Nein, also einerseits ist der Preis, den man gewinnen kann, wenn man gewinnt, so hoch, dass es immer Personen geben wird, die an die Grenzen des Legalen und auch darüber gehen werden. Und andererseits ist es eine schizophrene Geschichte. Die Gesellschaft fordert immer höhere Leistungen, immer extremere Leistungen und andererseits zeigt sie dann immer mit den Fingern auf die, die eben an die Grenze gehen oder auch über die Grenze gehen. Naja, die Gesellschaft leistet sich ja auch 5% Korrupte und das verträgt als Spielgeld quasi. Man könnte jetzt unendlich viele Ressourcen aufwenden, diese 5% Korrupten zurückzutreiben, aber es ist leistbar und die Frage ist eben, dass man praktisch Doping als Ja. Ja, so. Ich bin mir nicht sicher, die Doping-Freigabe ist wahrscheinlich auch problematisch. Naja, weil dann muss man, ja. Nö. Dann muss man und dann hat der halt mehr finanzielle Mittel hat, wieder eindeutige Vorteile. Es ist meiner Ansicht nach ein nicht lösbares Thema. Es hat es schon in der Antike gegeben, es hat es immer gegeben. Mhm. Und was ich total witzig finde, ist dieses Märchen vom Hasen und vom Igel. Mhm. Wer ist der Held? Wer ist der Held? Wer fragt das? Frage ich dich. Achso, wer ist der Held? Hase, Igel. Der Hase möchte laufen, der Igel macht es mit Schmäh. Das habe ich mich als Kind auch immer gefragt. Ich habe keine Antwort darauf. Also eigentlich ist der Igel immer als Held dargestellt, weil er den Hasen, aber eigentlich vom Sportlichen ist er ein Betrüger. Das habe ich als Kind gespürt. Ja, ich bin da bei dir. Der Hase ist der Held. Also ich habe das als Kind nicht gespürt. Ich war als Kind eindeutig auf der Igelseite. Warst du auf der Igelseite? Ich auch, aber es war spürbar, da ist was faul. Ja. Es war nicht, also 5% auf der Igelseite war erkennbar faul. Ja. Auch als Kind schon. Ja. Ja, also Linke. Meine, es lehrt uns etwas über die Gesellschaft, über den Menschen. Also es kann schon einen Wert haben, wenn man eben mit Nachdenken den Sieg davon trägt. Genau. Aber andererseits, wenn es um Sport geht, um Regeln geht, ist das eindeutiger Betrug. Ja, aber da müssen wir noch schauen, warum sind denn die beiden gelaufen? War das eine Wette oder war es um aus irgendeiner Zwangslage zu entkommen. Das war vielleicht, müssen wir noch einmal nachlesen. In meiner Erinnerung war es, glaube ich, eine Wette, aber ich weiß jetzt nicht mehr so genau. Weil das muss man, glaube ich, einbeziehen. Nee. Weil wenn es ums Leben geht, dann muss man schon. Nee. Ja, beim Fahrradfahren geht es auch manchmal ums Leben. Haben wir jetzt irgendein Gebiet nicht besprochen, was schrecklich wäre, wenn wir ausgelassen hätten, weil du würdest es wissen. Ich arbeite aktuell wieder an einem Projekt für die Wiener Umweltanwaltschaft zum Thema flexible Bedienformen des öffentlichen Verkehrs. Das passt auch zu dem, was wir vor längerer Zeit über Taxis und so weiter gesagt haben und auch im ländlichen Raum um neue Formen der Mobilität ohne Pkw-Besitz. Mhm. Also es geht um flexible Bedienformen des öffentlichen Verkehrs aufgrund des Auftraggebers um die Stadt Wien, um die Peripherie der Stadt Wien. Was ist eine Bedienform? Die Bedienform, also klassischer öffentlicher Verkehr ist die Bedienform Linienverkehr. Also ich habe Haltestellen, ich habe eine Linie definiert und fahre zu vorgegebenen fixierten Zeiten von einer Haltestelle zur anderen. Das ist die klassische Form des öffentlichen Verkehrs, ist bei Schwachlastzeiten oder in Schwachlastgebieten natürlich sehr teuer, wenn ich da mit leeren Fahrzeugen herumfahre. Das sind die leeren Busse, die man durch die Landschaft fahren sieht. Und es gibt seit spätestens den 1980ern hier Bestrebungen, das flexibler zu gestalten. Es gibt zum Beispiel Rufbus-Systeme, die der Postbus auch hat. Es gibt hier Haltestellen, wo man zum Beispiel einen Knopf drücken muss und der Bus fährt nur von der Hauptlinie ab, um diese Haltestelle zu bedienen, wenn dort Bedarf besteht. Es gibt Rufbusse, die überhaupt nur verkehren, wenn sich vorher jemand angemeldet hat auf der gesamten Linie. Es gibt dann die sogenannten Anrufsammeltaxis, sind eigentlich die häufigste Form. Hier muss man sich telefonisch voranmelden. Es gibt Haltepunkte, an denen man einsteigen kann, sind sehr häufig Haltestellen, ident mit Haltestellen, müssen aber nicht ident mit Haltestellen sein. Und man kann zu anderen Haltepunkten gebracht werden oder in vielen Fällen auch direkt vor die Wohnungstür. Manchmal gegen ein zusätzliches Entgelt, einen Komfortaufschlag. Also das sind flexible Bedienformen. Gibt es in Wien einige, auch innerhalb des Stadtgebiets Wien. Es gibt eine Anrufsammeltaxilinie, die ein sehr abgelegenes, kleines Siedlungsgebiet unterhalb der Sophienalpe bedient und diese mit der Buslinie in Mauerbach verbindet. Es gibt unterhalb des Predigtstuhls eine Anrufsammeltaxilinie, die, soweit ich weiß, vor allem dem Schülerverkehr dient, wo eine Bedienung mit einem normalen Standardbus aufgrund der Enge der Straßen kaum möglich gewesen wäre. Und es gibt viele Beispiele, wo in den Schwachlastzeiten am Abend eine Anrufsammeltaxi-Bedienung auf normalen Buslinien erfolgt. Und es gibt Nachtbusse, die als Anrufsammeltaxi-Linien geführt werden. Und das Ganze kommt eigentlich aus dem ländlichen Raum und hier sind zumeist die Kooperationspartner die örtlichen ansässigen Taxifahrer, also die muss man eben hier oder sollte man hier einbinden, die können hier auch eine gewisse Grundauslastung erreichen und man braucht nicht eigene Fahrzeuge oder irgendetwas anzuschaffen. Im ländlichen Raum gibt es dann auch Systeme, die als Verein organisiert sind für Anrufsammeltaxi, Rufbus, benötigt man Konzessionen, um gewerbliche Personen transportieren zu dürfen. Eine Ausnahme gibt es aus dem Vereinsgesetz. Vereinsmitglieder dürfen auch entgeltlich transportiert werden, ohne eine Konzession zu haben. Also im ländlichen Raum gibt es einige Bürgermeister, die Vereine dann gegründet haben und einen Bürgerbus. Bürgerbus ist eigentlich wieder etwas anders. Bürgerbus kommt eigentlich aus Deutschland, gibt es jetzt das erste Beispiel aus Zell am See, der funktioniert dort sehr wunderbar. Da kooperiert der Postbus mit der Stadtgemeinde, mit einem Verein. Der Postbus, der Betriebsstellenleiter dort, bringt die Konzession mit ein, ist Vereins. Warum wurde das so gemacht? Mit dieser Vereinslösung können ehrenamtliche Fahrer den Bus betreiben. Der Bürgerbus in Zell am See ist ein klassischer liniengebundener Bus, also fährt im Linienverkehr. Die Alternative wäre gewesen, den Citybus einzustellen. Das wollte der Bürgermeister, der leider letztes Jahr früh verstorben ist, nicht. Und er hat sich in Deutschland eben umgesehen und ist dort auf diese Bürgerbus-Lösungen gekommen. Aber da wird sich sicher einiges tun. Einerseits, weil die Kosten höher werden für individuelle Mobilität mit Treibstoffen und auf der anderen Seite, weil einfach die mobilen Endgeräte ja jeden Menschen erreichbar lassen werden und teilnehmen lassen können und andererseits auch möglicherweise so Routenplanungsaufgaben ja dann dynamisch gemacht werden können und das ist schon ein spannendes Gebiet. Ja. Wow. Hier besteht sicher Potenzial. Ja. Und was nie verschwinden wird, ist der Wunsch nach Mobilität. Und was sich möglicherweise aber anpassen wird, ist, dass man eben wieder die Zentren möglicherweise dezentraler, dass die Größe der Städte sich wieder ändern könnte, dass die, wo ist der Arbeitsplatz, wo ist die Wohnung, wo ist die Schule, sich wieder verändern könnte, wieder in Richtung verändertes Gleichgewicht auf einem anderen Gebiet. Spannend, danke. Paul Pfaffenwichler, vielen Dank für das Gespräch. TU Wien und wie heißt das Institut jetzt genau? Institut für Verkehrswissenschaften. Ah ja, weil damit ist alles drinnen, was den Verkehr betrifft. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte gerne. Und das war die Physikalische Soiree, Ausgabe 188. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich. Thank you.